Hey, ey, denk an mich, wenn dein Leben fast zu Ende ist. Denk an mich, wenn so viel Sex in Chemnitz ist und du denkst nicht an dich, Baby. Denk an mich, wenn du bei Wind und Wetter am Fenster sitzt. Die Fenster kippt, deine Femme fällt, dein Mann. Denk an mich, er erkennt dich trotzdem an der Selfie Stick Picks nicht mehr in einem fremden Gesicht. Denk an mich. Überall hängt Katzenbettwäsche. Mit dem Bike nach Chemnitz, dich Elemente endlich. Denk an mich, du denkst und erkennst mich am Schlossteich in Chemnitz. Deine Luft bleibt dir weg, es ist der Schutzgeist-Effekt. Der Schutzgeist schützt Scheiße wie das Fleisch dein Skelett. Ich komme aus Wolken, aus Regen, aus Hagel und Donner. Die Straße dampft im Sonnenlicht, ich komme an und sonne mich. Ich komme aus Wolken, aus Regen, aus Hagel und Donner. Wasch mir den Schmutz zum Leib und kaue Kaugummis dabei. Trage ein graues Schiebercap und führ den Oberkörper frei. Spiel mit dem Schmutz vom Leib, bis die Tattoos erscheinen an meinem Brunnen, an der Insel, an dem Teich. Und ich weiß, du denkst an mich. Nachdem ich Rewe war und Kiba kaufen, denkst du an mich? Ich hab ne Messenger-Nachricht, die da lautet alles Gute, nachträglich. Denk an mich, wenn dein Leben fast zu Ende ist. Denk an mich, wenn zu viel Sex in Chemnitz ist und du denkst, nichts ändert sich, Baby. Denk an mich. Wenn du bei Wind und Wetter am Fenster bist, die Fenster kitt, deine Fam wird den Mann, denk an mich. Ich erkenne dich trotz aller deiner Selfie-Stick-Picks nicht mehr in einem fremden Gesicht. Denk an mich, es ist ganz einfach zu erklären. Himmel, Hölle sind Zustände von Energie. Das Schlechte wird verblasen wie Treibstoff, wie Sonne, Kerosin. Das Gute bindet sich und funktioniert, es denkt. Im Kirschwald, die Rippe der Kokosnuss getroffen. Durch Blitz, Donner, Regen und Hagerlass geflossen. Am Schlossteich, so für 6 Button und das Sophies Radar. Am Schlossteich, den Schwanenschnabel, Bananenschalen, Back. Lerne, wie es ist, ein Riesenschiff. Währenddessen Slackline, Slackline, hau nochmal den Track rein. War das ein Ja, ein Nein, ein Vielleicht am Schlossteich in Snacktime? Da ein Marskopf aus Speckstein, ein Park hockt am Teich, man wirft hin wie Mikado oder Cenka. So für 6 Tage auf dem Kalender. Und Ricardo sagte, es ist Brot für die Freunde. Du siehst den Apfel leuchten, wie auf Veto Elektroschote der Mäuse. Man schon trinken, ja, das muss, das muss. Ja, ab in die Zukunft, Leute, Aftershow Party. Auf geht's, ey. Guck meine Mädels, wasch. Lass Schuhe anziehen. Stell deine Drinks hin, machen los. Auf hin zum Buddhismus, Meniskus, Philosophismus. Ein paralleler Bitchkuss, das Ballett Cakes fürs LMG. So viel Sex ist das, worauf die Kids da gewartet haben. Das steht im Raum wie Kunst der HFBK. Manches gut, manches schlecht, manches undefinierbarer. Das Foto ist bearbeitet wie Tagebau. Schwere Gedanken ummanteln mein Denken und mein Handeln. Schaufel dich, vergrabe ich das Saatgut vom Lagebericht. Ich war zwar spät dran, aber es hakelte nicht. Und endlich kann es Sommer werden, hey. Auf Anabolika, ein Anatolia, Alphabet, da Monika. War in der Zukunft, und die Zukunft denkt an mich. Also denk an mich. Ich bin ein Mensch wie du und ich, denn das Menschsein in die Zukunft schickt. Man könnte die Location auch Stress nennen. Falls die Freundin anruft, hey Schatz, ich bin im Stress, ich kann grad nicht. Lagebericht, Menschen am Arm, Menschen am Start, Fans meiner Art, Chemnitz akkurat, einmal im Jahr. Jetzt CMD umarm. Lagebericht. Denk an mich. Wenn dein Leben fast zu Ende ist, denk an mich, wenn zu viel Sex in Chemnitz ist. Und du denkst, nichts ändert sich, Baby, denk an mich. Wenn du bei Wind und Wetter am Fenster bist, die Fenster kippt, deine Fam fällt ein Mann, denk an mich, erkenne dich trotz aller deiner Selfie-Stick-Picks nicht mehr in einem fremden Gesicht, denk an mich. Sommer, ey. Schön braun werden draußen, Mann.